Phil Collins, um 16 Uhr ganz genau. Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Hier sind die Nachrichten mit Doreen Kister. MDR Thüringen. Die Nachrichten. Deutschlands Kassenärzte haben einen Stau in den Impfzentren der Länder kritisiert. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung mahnte die Länder, Impfstoffe gegen Corona nicht unverimpft liegen zu lassen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden bis gestern rund 239.000 Dosen des Herstellers AstraZeneca gespritzt. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sind aber bereits mehr als 1,4 Millionen AstraZeneca-Dosen an die Bundesländer geliefert worden. Die von der Landesregierung geplanten Corona-Tests für das Personal in Kindergärten sind umstritten. Nach Ansicht des Gemeinde- und Städtebundes sind die Beschäftigten rechtlich nicht verpflichtet, sich testen zu lassen. Der Verband fordert, dass das Land Thüringen die entsprechende Regel in der aktuellen Corona-Verordnung zurücknimmt. MDR Thüringen-Reporter Wolfgang Henschel. Konzeptlosigkeit wirft Ralf Rusch vom Gemeinde- und Städtebund im Bildungsministerium vor. Laut Rusch weiß das Ministerium selbst nicht, wie mit Erzieherinnen umgegangen werden soll, die sich nicht testen lassen wollen. Offenbar schwirrt das Bildungsministerium im Weltall herum, so Rusch wörtlich. Seinen Angaben nach ist zudem unklar, wie die Tests finanziert werden sollen. Das Bildungsministerium verweist dagegen darauf, dass lediglich erste Schritte gemacht werden sollen auf dem Weg zu einem landesweiten Testkonzept für die Kindergärten. Die Träger sollten auch nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den Menschen im Corona-Lockdown mehr Freiheit durch weitere Tests in Aussicht gestellt. Schnell- und Selbsttests würden dabei Schritt für Schritt helfen, sagte Spahn bei einer Fragestunde im Bundestag. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hatte zuvor die ersten 3 Produkte für Corona-Tests zu Hause zugelassen. Spahn sagte, sie sollten in den nächsten Tagen in Geschäften erhältlich sein und könnten perspektivisch dazu dienen, wieder Besuche von Veranstaltungen zu ermöglichen. Nach tödlichen Tritten und Schlägen muss ein 45-Jähriger aus dem Kyffhäuser-Kreis für 8 Jahre in Haft. Das Landgericht Mühlhausen verurteilte den Mann wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die Richter ordneten außerdem Sicherungsverwahrung für den 20-fach Vorbestraften an. Wegen einer Persönlichkeitsstörung sei er gefährlich und deshalb für immer wegzuschließen. Der Mann hatte in Artern einen 42-Jährigen aus Eifersucht so schwer getreten und geschlagen, dass er 8 Tage später an den Folgen starb. Im Hamburger Hafen hat der Zoll die europaweit bisher größte Menge Kokain entdeckt. Mitte des Monats fanden die Beamten mehr als 16 Tonnen der Droge versteckt in Containern aus Paraguay. Der Straßenverkaufswert liegt laut Zoll zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro. MDR Thüringen-Reporter Benedikt Strunz. Im Zuge der Ermittlungen konnten am vergangenen Wochenende dann weitere 7 Tonnen Kokain in Antwerpen sichergestellt werden. Heute Vormittag verhaftete die niederländische Polizei in diesem Zusammenhang einen 28-jährigen Mann. Nach Informationen des NDR soll er der Geschäftsführer einer Importfirma sein, die die Drogencontainer bestellt hatte. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter nannte den Drogenschmuggel ein gigantisches Sicherheitsproblem. Angesichts immer weiter wachsender Sicherstellungsmengen forderte Fiedler die Bundesregierung dazu auf, Zoll und Polizei besser auszustatten. Der neue Rekordfund müsse ein Weckruf sein, so Fiedler weiter. Das waren die Nachrichten. Aktuelles aus Thüringen finden Sie auch jederzeit auf mdrthüringen.de. Dankeschön, Doreen. Das Wetter nach wie vor picobello. 10 bis 14 Grad in Richtung Abend. Dazu ist es wolkenlos und trocken. In der Nacht 9 bis 2 Grad im Thüringer Wald. Teilweise noch mal kurz unter Null. Also minus 1 Grad, sagen die Wetterfrösche. Kann es noch mal geben, aber mehr nicht. Morgen tagsüber wieder sonnig, 16 bis 21 Grad. Am Freitag sieht es ähnlich aus. Wobei am Freitag kommen ein paar Wolken dazu und es kann auch mal ein Regentropfen mit dabei sein und leichter Temperaturrückgang. 4 Minuten nach 4. MDR Thüringen, der Verkehr. Die A4 Richtung Dresden ist zwischen Frankenberg und Hainichen nicht mehr gesperrt. Der Verkehr wird über die Standspur an den Aufräumarbeiten vorbeigeleitet. Momentan trotzdem noch 10 Kilometer Stau bis Chemnitz-Glösa und weiterhin auch Stau auf den Umfahrungen. B169 über Gersdorf und Hainichen, eine halbe Stunde dauert es da länger. Und B173 zwischen Falkenau und Oederan 20 Minuten. Aber immerhin geht es schon mal wieder ein bisschen vorwärts. Dann haben wir die B85 zwischen Saalfeld und Rudolstadt, Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Die Blitzer von Deutschlands erstem Blitzdienst stehen derzeit auf der A72 Richtung Hof, ganz genau zwischen Plauen Süd und Pirk, B94 in Langenwolschendorf Richtung Zeulenroda, Eisenach, Altstadtstraße beide Richtungen, Jena, Stadtroda Straße beide Richtungen, Weimar, Torbacher Straße, richtig, beide Richtungen und zwischen Zellameles und Benshausen blitzt es. Und das war's. Und falls Sie noch mehr für uns haben, 0800 218 1600. Kostenfrei direkt zu uns ins MDR Thüringen Verkehrszentrum. Gute Fahrt. MDR Thüringen. RAM am Nachmittag. Wir sind ja immer in diesen Tagen und Wochen und Monaten auf der Suche nach guten Nachrichten. Ja, also Corona ist ja nun wirklich... Aber manchmal gibt es auch gute Nachrichten. In diesem Falle gibt es auch eine aus Altenburg. Es wird wieder mehr Karten gespielt. Mehr dazu gleich hier bei uns. Thüringen. Das Radio. Von den Boomtown Rats. I don't like Mondays. 13 Minuten nach 4. MDR Thüringen. Ram am Nachmittag. Ja, man spielt wieder mehr Karten in diesen Zeiten. Ne? Also zumindest, wenn wir das richtig deuten. Denn die Spielkartenfabrik in Altenburg mischt gerade die Branche auf. Ja, so kann man sagen. Das Ostthüringer Unternehmen erlebt gerade einen regelrechten Boom und das ist unter anderem auch zu verdanken, ein bisschen zumindest, dem Thüringer-Reporter Uli Braumann. Hallo Uli nach Ostthüringen. Tag, Marco. Du bist ja nicht nur ein leidenschaftlicher Kartenfan, sondern du hast dich auch in dem Unternehmen erkundigt. Klar. Und die Spielkartenfabrik gehört wahrscheinlich zu den wenigen Gewinnern der Corona-Pandemie. Oh. In der Branche der Gesellschaftsspiele geht es sogar steil bergauf. Der Gesamtumsatz stieg nach Unternehmensangaben im vergangenen Jahr um 21% und der Rekordumsatz kletterte sogar auf mehr als 44 Millionen Euro. Das ist sehr erstaunlich. Schwindelerregende Zahlen, das hat vermutlich damit zu tun, dass es in den schwierigen Zeiten viele Schicksalsspielrunden gibt, oder? Klar, Marco. Aber auch hier gibt es das Phänomen, dass nicht so sehr digital im Internet gespielt und gezockt wird, so Tina Proppmann von der ASS Spielkartenfabrik. Natürlich merkt man schon, dass die Leute mehr zu Hause sind und länger zu Hause sind und eben auch die Kinder zu Hause sind. Und da ist es natürlich dann super schön, einfach auch mal ein haptisches Spiel auszupacken und einfach mal auf den Küchentisch zu packen und miteinander Zeit zu verbringen. Olli, nun ist ja bei dir Skattrumpf und ich weiß, dass die Altenburger Spielkartenfabrik viele Spiele entwickelt, wie einst für den legendären Bonn-Film Casino Royale. Ich bin gerührt und nicht geschüttelt. Ich weiß das. Was haben die Ostthüringer Unternehmer denn Neues auf den Markt gebracht jetzt? Na, zum Beispiel die sogenannte Mixed-Head-Reihe, sagte mir die Pressesprecherin. Da muss man zu Quartettkarten eine richtige Figur, unter anderem rund um die Eiskönigin, finden. Das Spiel sei darum auch ideal für kleinere und für größere oder ältere Leute, so wie ich. Weil das eben super als Spielfigur ist, die man einfach ein bisschen besser halten kann als die normalen Figuren, die man so aus einer Spielesammlung kennt oder so. Fantastisch. Das schreit jetzt danach, dann das Ganze mal auszuprobieren. Uli, ich danke dir. Grüße nach Altenburg. Und wir hören uns an Gary and the Pacemakers. Fairy Cross the Mersey. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry cross the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere. Each with their own secret care. So ferry cross the Mersey and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, here I always will stay. So ferry cross the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay, here I'll stay. Die Panzer aus Marzipan, Kriege werden aufgegessen, einfacher Plan, kenntlich genial. Es gibt kein Gut, gibt kein Böse, es gibt kein Schwarz, gibt kein Weiß, es gibt Zahnlücken statt zu unterdrücken, gibt's EP1 auf Lebenszeit, immer für eine Überraschung gut. Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Die weggehörten Kinderhände, den Trübsinn einander. Wir werden Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. Sie sind die wahren Anarchisten, lieben das Chaos, räumen ab. berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden in Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. Ja. Und seine Kinder an die Macht, 16:21 Uhr, 9:05. MDR Thüringen, Ram am Nachmittag. Musikalisch gesehen sollte ein Song, der jetzt in 11 Ländern Nummer 1 war, eigentlich unter der Abteilung oder Überschrift gut laufen, aber eigentlich. Denn einer erscheint immer auf der Liste der schlechtesten Songs aller Zeiten. Das ist klar, eigentlich kaum zu glauben. Nämlich Shut Up Your Face. Das könnte an dem Text liegen, der, wenn man das übersetzt, ein bisschen beleidigend ist. Wenn man es so sagen möchte, Shut Up Your Face heißt so viel wie halt mal die Klappe. Und das ist noch gelinde ausgedrückt. Ja, also trotzdem ist mit diesem Song der Joe sehr berühmt geworden. Und wenn wir ihn jetzt anspielen, werden Sie gleich wissen, welcher Song gemeint ist. Hier ist er aus dem Jahr 1981. Also ist schon ein paar Tage her, aber immer noch gut. Musik, die bleibt. Ja. Hallo, I'm a Giuseppe. I got something special for you. Ready? Uno, due, tre, quattro. When I was a boy, just about the eighth grade, Mama used to say, don't stay out the late with the bad boys. Always shoot the pool. Giuseppe going to flunk a school. Boy, it make me sick. All the thing I gotta do. I can't get no kicks. I always got to follow rules. Boy, it make me sick. Just to make the lousy bucks. Got to feel like a fool. And the mama used to say all the time, what's the matter with you? Hey, gotta no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's not so bad. It's a nicer place. Ah, shut up your face. That's my mom, I can remember. Big accordion solo. Play that thing. Really nice. Soon come a day, gonna be a bigger star. Then they make a TV shows and the movies. Get myself a new car, but still I be myself. I don't want to change a thing. Still a dance and a sing. I think about the mama, she used to say, what's the matter you? Not so bad. It's a nicer place. I shut up for your face. Mama, she said it all of the time. What's the matter with you? Hey, got no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's a not so bad. It's a nicer place. I shut up for your face. That's my mom. Hello, everybody. That's out there on the radio and the TV land. Did you know I had the big hit the song in Italy with the tits? Shut up for your face. I sing this song, all of my fans applaud, they clap their hands. But to make me feel so good. You ought to learn that this song, it's a real simple. See, I sing, what's the matter you? You sing, hey. Then I sing it the rest. And then at the end, we can all sing, ah, shut up for your face. Okay, let's try it really big. Uno, two, three, four. What's the matter, you? Hey! Got no respect. Hey! What do you think you do? Hey! Why you look so sad? Hey! It's not so bad. Hey! It's a nicer place. Ah, shut up your face. Sie haben fast keine Ansprechpartner, ne? Die sozialen Kontakte fehlen, ne? Sie haben nur uns, ne? Und wir hören zu und wir helfen auch. Die Schwester ist ja die eigentlich starke Konstante im Leben momentan, ne? Es ist schön zu helfen und es ist schön, wenn die Patienten sich freuen und wenn sie sagen, toll, dass du da bist, schön, dass wir so einen halten können. Dafür lohnt es sich, diesen Job zu machen, auch unter schweren Bedingungen. Sie kennen jemanden, der unsere Aufmerksamkeit, unseren Dank oder ein bisschen Unterstützung braucht? Erzählen Sie es uns auf mdrthüringen.de. Thüringen hält zusammen. Die Aktion Mensch, Millionenfrage. Heute, würdest du für 25 Millionen Euro einem ausgewachsenen Gorilla mit einer Pinzette die Augenbrauen zupfen? Für alle, die sich gerade bei einem Ja ertappt haben, wir empfehlen da eher die große Sonderverlosung am 2.3. Mit extra Gewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Lose auf aktionmensch.de. Jetzt bei Apollo. Eine zahlen, zwei bekommen. Zu jeder Brille ab 100 Euro gibt es eine zweite Brille in Sehstärke dazu. Bei Apollo und auf apollo.de. Nur noch bis zum 2.3. Die große Sonderverlosung der Aktion Mensch. Mit Extragewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Am besten gleich losbestellen auf aktionmensch.de. Bewusst essen, gewusst wie. Mit Aldi ganz einfach. Entdecke jetzt unsere große Obst- und Gemüseauswahl. Jeden Tag frisch geliefert. Diese Woche zum Beispiel Gutbio-Zitronen. Das 500-Gramm-Netz 28% günstiger. Statt 1,19 Euro nur 85 Cent. Hallo Frische, willkommen im Alltag. Jetzt bei Aldi. Weil nichts wie Familie ist, holt eure Liebsten ins größte 5G-Netz. Sichert euch schon ab 19,95 Euro monatlich die Zweitkarten der Telekom und spart bis zu 240 Euro. Jetzt bei der Telekom. MDR Thüringen. Die Schlagzeilen. Um 16.30 Uhr. Kassenärzte kritisieren Impfstau. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung mahnt die Länder, Impfstoffe gegen Corona nicht unverimpft liegen zu lassen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden bis gestern rund 239.000 Dosen des Herstellers AstraZeneca gespritzt. Streit um Corona-Tests. Die von der Landesregierung geplanten Tests für das Personal in Kindergärten sind umstritten. Nach Ansicht des Gemeinde- und Städtebundes sind die Beschäftigten rechtlich nicht verpflichtet, sich testen zu lassen. Corona-Tests für zu Hause. Die ersten drei entsprechenden Produkte sind in Deutschland zugelassen worden und sollen in den nächsten Tagen in Geschäften erhältlich sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt im Bundestag, er sehe in den Selbsttests einen weiteren Schritt zu mehr Normalität. MDR Thüringen. Die Nachrichten für Ihre Region. Für Mittel- und Westthüringen mit Ulf Dube. Geiser. Die Rhön ist bei den einbrechenden Touristenzahlen thüringenweit noch am glimpflichsten weggekommen. Laut Statistischem Landesamt sank aber auch dort die Zahl der Gästeankünfte um 29%. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr gut 83.000 Besucher gezählt. 2019 waren es noch 117.000. Im Schnitt blieben die Touristen knapp 3,5 Tage. Sömmerda. Die Stadt will am Bahnhof das Umsteigen zwischen Bussen und Bahnen erleichtern. Für erste Planungen am Bahnhofsvorplatz hat die Stadt im Haushalt 15.000 Euro vorgesehen. Es geht um bauliche Änderungen und um die zeitliche Taktung. Hintergrund ist, dass der Landkreis Sömmerda den öffentlichen Personennahverkehr besser vernetzen will. Bischleben. Der Erfurter Stadtteil wird künftig durch eine spezielle Mauer vor Hochwasser geschützt. In den kommenden Tagen wird laut Umweltministerium mit dem Bau der Hochwasserschutzanlage begonnen. Dabei soll die Schutzmauer auf einer Länge von rund 1 Kilometer den bestehenden Altdeich ersetzen. Gotha. Auf dem Hauptmarkt gehen seit heute die Bauarbeiten weiter, früher als geplant. Sie waren wegen des Wintereinbruchs vor 2 Wochen unterbrochen worden. Ursprünglich sollten die Arbeiten in der ersten Märzwoche fortgesetzt werden. In den nächsten Tagen werden die Gehwege abgebaut. Das war das Wichtigste aus Ihrer Region. Mehr finden Sie jederzeit in der MDR Thüringen App. Das Wetter macht mir wirklich große Freude, meine Damen und Herren. Das ist ja bei Ihnen hoffentlich auch so. Wir haben blauen Himmel, gucken Sie mal raus. Immer noch blau und immer noch Sonne. Und das bleibt auch so, bis die Sonne untergeht. Dann haben wir Temperaturen in der kommenden Nacht zwischen 9 und 2 Grad. Also, falls Sie die Pflanzen schon auf dem Balkon rausgebracht haben, ich würde sie nochmal reinholen. Noch einmal oder zweimal wenigstens. Im Thüringer Wald sogar minus 1 Grad als Tiefstwerte. Morgen dann wieder raus mit dem Pflänzchen bis zu 21 Grad am Freitag. Wolken sind mit dabei, kann auch mal ein Regentropfen kommen, aber auch Sonne. Leichter Temperaturrückgang am Freitag. 3 Minuten nach 4:30. MDR Thüringen. Der Verkehr. Wird langsam besser auf der A4 Frankfurt Richtung Dresden zwischen Chemnitz Ost und Hainichen. Stockender Verkehr an der geräumten Unfallstelle dauert etwa 10 Minuten dort länger. Da sind wir schon bei den Blitzern von Deutschlands erstem Blitzdienst. Na? Da ist er. A72 Richtung Hof zwischen Plauen Süd und Pirk. Dann blitzt es auf der B94 Langenwolschendorf Richtung Zeulenroda. Eisenach, Altstadtstraße beide Richtungen. Weimar, Taubacher Straße beide Richtungen. Und zwischen Zellermeles und Benzhausen. 0800 218 1600. Das ist eine Nummer, die ist für Sie kostenfrei. Falls Sie noch was sehen sollten, direkt zu uns ins MDR Thüringen Verkehrszentrum. Gute Fahrt. MDR Thüringen. Ram am Nachmittag. Und jetzt aber mit Schmackes in den Feierabend. Hier ist Olivia Newton-John und Xanadu. Einen schönen Feierabend. A place where nobody dared to go. The love that we came to. Crystal Burke, Musik, die bleibt bei My Sides. 16.40 Uhr haben wir es. MDR Thüringen, Ram am Nachmittag. Wir haben noch mehr gute Musik hier. Mein Apparat, die fährt 210. Schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen, das war Spaß. Ja, man fragt sich, wenn man die Nachrichten von der LPI, also von der Landespolizeiinspektion Gotha hört, ob eigentlich die Autofahrer dort alle dieses Lied von Markus hören und sich zur Brust nehmen. Ja, wir fragen jetzt mal MDR Thüringen Reporterin Sandra Vogtmann. Es gibt auffällig viele Raser, so muss man es richtigerweise sagen, im Landkreis Gotha und im Ilmkreis. Sandra, was ist da genau los? Wir bekommen ja immer die Polizeimeldung rein, weißt du ja. Und da ist mir aufgefallen, es wird ordentlich geheizt. Da habe ich bei der Polizei einfach mal nachgefragt. Rein zahlenmäßig, sagen die mir, gibt es keine Zunahme an Rasern. Aber die Spitzen waren höher. Da hat mich mein Bauchgefühl also nicht im Stich gelassen. Die Zahl der ausgesprochenen Fahrverbote stieg dementsprechend im Januar um 15% im Vergleich zum Vorjahresjanuar. Und das ist eine Tendenz, die gab es auch schon im letzten Quartal 2020. Auch hier 15% mehr Fahrverbote wegen Raserei im Vergleich zu 2019. Also einige waren viel zu schnell. Wer hat denn den Vogel jetzt im letzten Januar abgeschossen? Die Frage habe ich Dennis Bolduan von der LPI Gotha auch gestellt. Hier ist die Antwort. Innerorts eine Person, die ist mit 148 km/h bei erlaubten 50 durch Gammstedt gefahren. Und außerorts war der Spitzenreiter mit 163 km/h bei erlaubten 100 zwischen Karwinkel und Ortruf. Das soll jetzt aber keine Aufforderung sein, neue Rekorde aufzustellen. Die müssen laufen, nehme ich an, die das gemacht haben? Ja, musst du eigentlich auch Rad laufen? Nein. Nein. Ich fahre Fahrrad oder Auto. Ah, das ist gut. Also aber nicht so schnell. Mit fast 100 km/h zu schnell innerorts bedeutet das 3 Monate Fahrverbot, 680 Euro Bußgeld und 2 Punkte. Der andere darf auch 2 Monate laufen, 440 Euro Bußgeld und auch 2 Punkte. Musstest du schon mal laufen? Nein. Vorbildlich. Wie erklärt sich denn die Polizei diese Raserspitzen? Also sind das einmal ein paar, die aus der Reihe tanzen, oder? Also es soll wohl schon auch daran liegen, dass es im Moment weniger Verkehrsaufkommen wegen der Pandemie gibt. Also es fahren ja weniger auf Arbeit, mehr Homeoffice. Die freien Straßen werden scheinbar gut genutzt. Überhöhte Geschwindigkeit ist aber noch immer Unfallursache Nummer 1. Fast 100 km/h innerorts zu schnell, das ist wohl kaum noch Fahrlässigkeit. Ein plötzlich auftretendes Hindernis oder ähnliches kann nicht sofort erkannt werden und dementsprechend ergeht aus diesen Sachen ein besonderes Gefahrenpotenzial. Die Polizei wird fleißig weiter blitzen, wenn du mich fragst, das ist auch gut so. MDR Thüringen Reporterin Sandra Vogtmann mit einem Update zu den Rasern. Dankeschön, hier sind die Beatles. Thank you. er schon die Nacht verklagt. Ist nicht wahr, wenn Schmelz noch Kerzen schimmert. Von dem Grau des Morgens längst verjagt. City am Fenster. Toller Song, 16.48 Uhr. Eine Meldung für die Autofahrer. Betrifft die A72 Richtung Hof. Zwischen Pirk und dem Dreieck Hochfranken liegen nach einem Unfall Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Bitte aufpassen. My Bellamy, you were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy, après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me by leaving me now and starting new. My Bellamy, I'm in love with you. Let the bells ring, let the birds sing. Let's give my substitute a big cheer. Let the bells ring, let the birds sing. For the man after him waits here. For the man after him waits here. My Bellamy, child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy, there was a time that you thought that your only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me by leaving me now, starting new. My Bellamy, I'm in love.

ist aber schon wieder 17 Uhr. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Hier sind die Nachrichten mit Tom Horn. MDR Thüringen. Die Nachrichten. Deutschlands Kassenärzte haben einen Stau in den Impfzentren der Länder kritisiert. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung mahnte die Länder, Impfstoffe gegen Corona nicht unverimpft liegen zu lassen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden bis gestern rund 239.000 Dosen des Herstellers AstraZeneca gespritzt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind aber bereits mehr als 1,4 Millionen Dosen an die Bundesländer geliefert worden. Die von der Thüringer Landesregierung geplanten Corona-Tests für das Personal in Kindergärten sind umstritten. Nach Ansicht des Gemeinde- und Städtebundes sind die Beschäftigten rechtlich nicht verpflichtet, sich testen zu lassen. Der Verband fordert, dass das Land die entsprechende Regel in der aktuellen Corona-Verordnung zurücknimmt. MDR Thüringen-Reporter Wolfgang Henschel. Konzeptlosigkeit wirft Ralf Rusch vom Gemeinde- und Städtebund im Bildungsministerium vor. Laut Rusch weiß das Ministerium selbst nicht, wie mit Erzieherinnen umgegangen werden soll, die sich nicht testen lassen wollen. Offenbar schwirrt das Bildungsministerium im Weltall herum, so Rusch wörtlich. Seinen Angaben nach ist zudem unklar, wie die Tests finanziert werden sollen. Das Bildungsministerium verweist dagegen darauf, dass lediglich erste Schritte gemacht werden sollen auf dem Weg zu einem landesweiten Testkonzept für die Kindergärten. Die Träger sollten auch nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den Menschen im Corona-Lockdown mehr Freiheit durch weitere Tests in Aussicht gestellt. Schnell- und Selbsttests würden dabei Schritt für Schritt helfen, sagte Spahn bei einer Fragestunde im Bundestag. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hatte zuvor die ersten drei Produkte für Corona-Tests zu Hause zugelassen. Spahn sagte, sie sollten in den nächsten Tagen in Geschäften erhältlich sein und könnten perspektivisch dazu dienen, wieder Besuche von Veranstaltungen zu ermöglichen. Nach einer Demonstration in Gera hat ein 65-jähriger Teilnehmer Anzeige gegen die Polizei erstattet. Er war nach eigenen Angaben von Polizisten verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion MDR Thüringen mitteilte, wird gegen den Demonstranten wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er soll sich wiederholt geweigert haben, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In Gera waren am Samstag etwa 300 Gegner der Corona-Politik auf die Straße gegangen. Laut Polizei war es dabei zu zahlreichen Verstößen durch die Teilnehmer gekommen. Nach tödlichen Tritten und Schlägen muss ein 45-Jähriger für 8 Jahre in Haft. Das Landgericht Mühlhausen ordnete außerdem die Sicherungsverwahrung für den 20-fach Vorbestraften an. Wegen einer Persönlichkeitsstörung sei er für alle gefährlich und deshalb für immer wegzuschließen. MDR Thüringen-Reporterin Claudia Götze. Ein Blender und Psychopath, so bezeichnet ihn die Richterin in ihrem Urteil. Der 45-Jährige aus Atern soll nie wieder andere Menschen zusammenschlagen. Ein 42-Jähriger musste vor 2 Jahren sterben, weil der Angeklagte eifersüchtig war. Vor den Augen der von beiden begehrten Frau hagelte es in deren Wohnung Tritte und Schläge. Der Angegriffene überlebte nicht. Er starb 8 Tage später an den Folgen. Aus Angst vor dem Täter hatte niemand Polizei oder Notarzt gerufen. Der Schwerstverletzte wurde erst nach 4 Tagen gefunden. Das waren die Nachrichten. Aktuelles aus Thüringen finden Sie auch jederzeit auf mdrthüringen.de. Dankeschön, Tom. Das Wetter, also wir haben nach wie vor nichts zu meckern. In der Nacht haben wir Werte zwischen 9 und 2 Grad. Im Thüringer Wald kann es nochmal leicht unter 0 gehen. Minus 1 Grad, sagen die Wetterfrösche. Aber das war es dann auch in Sachen Frost. Morgen tagsüber wieder hoch auf 16 bis 21 Grad, dazu sonnig und trocken. Am Freitag kommen ein paar Wolken mit dazu, bisschen Sonne aber auch. Kann sein, dass mal ein Regenschauer durchzieht, aber die Temperaturen bleiben in dem Bereich. Das heißt, sie gehen am Freitag ein Stück zurück, aber das Ganze im Rahmen der Möglichkeiten. Also es geht hier um 4, 5 Grad maximal. So, dann sind wir 5 nach 5 beim Verkehr. MDR Thüringen, der Verkehr. A38, immer noch Göttingen-Leipzig, zwischen Bleicherode und Großwechslungen, 2 Kinder auf der Fahrbahn, bitte äußerste Vorsicht. Dann haben wir die A72 Richtung Hof, zwischen Treuen und Plauenost, Stau und stockender Verkehr, 15 Minuten dauert es länger. A72 Richtung Hof, zwischen Pirk und dem Dreieck Hochfranken, liegen nach einem Unfall Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Die Blitzer von Deutschlands erstem Blitzdienst stehen heute Nachmittag auf der A4 Richtung Frankfurt zwischen Glauchau West und Merane, A72 Richtung Hof zwischen Plauen Süd und Pirk, B94 in Langenwolstendorf Richtung Zeulenroda. Es blitzt auf der B281 Ortsausgang Seifeld Richtung Eisfeld, Eisenach, Altstadtstraße beide Richtungen, Jena, Erlanger Allee stadtauswärts, Weimar, Taubacher Straße beide Richtungen und zwischen Zellameles und Benzhausen. Das war's. Falls Sie noch was für uns haben, 0800 218 1600 ist die kostenfreie Nummer ins MDR Thüringen Verkehrszentrum. Kommen Sie gut nach Hause, gute Fahrt. MDR Thüringen. RAM am Nachmittag. Wir sind gleich zu Gast in Saalfeld. Warum, verrate ich Ihnen dann. Erstmal wollen wir ein bisschen mit den Füßen wippen. Gilbert O'Sullivan, Get Down. Einen schönen Feierabend. Thüringen. Das Radio. aus dem Jahr 1985. Aha, Hunting High and Low um 5:12. MDR Thüringen. Ran am Nachmittag. Ja, das Wetter ist ein Traum. Ne? Überall schießt es jetzt schon aus der Erde. Man sieht schon Frühblüher. Schnee und Eis sind noch nicht ganz weg, aber die großen Haufen versuchen noch 2-3 Tage zu überleben, aber dann sind sie weg. Also Winterfeeling ade, jetzt kann der Frühling kommen, aber in Saalfeld werden jetzt auch die Bagger wieder rausgeholt. Also die Bagger sind unterwegs in Saalfeld und zwar in der Köditzgasse. Der Thüringer Reporter Uwe Kelm, was wird da genau gemacht? Ja, da wird grundhaft saniert und das ist auch nicht irgendeine Gasse, sondern es ist eine der wichtigsten Straßen, wenn man aus Saalfeld, aus der Innenstadt rausfahren will. Gesperrt bleibt das Ganze dann bis Ende Dezember und betroffen ist auch ein Teil der Breitscheidstraße. Im Moment wird da erstmal der alte Belag weggebaggert und dann kommen neue Leitungen in die Erde, bis zum Schluss dann frischer Asphalt auf die Fahrbahn kommt, sagt die Vizebürgermeisterin Bettina Fiedler. Es wird keine verkehrsberuhigte Zone sein können, deshalb wird auch beidseitig ein Gehweg bleiben mit einer Hochbotte und einen Bereich haben wir noch Stadtmauer zu sehen. Da werden wir in den Gehwegbereich nochmal die Stadtmauer durch eine andere Pflasterung darstellen wollen. Das Pflaster auf den Gehwegen soll aber glatt werden, dass Rollatoren oder Kinderwagen auch keine Probleme haben. Was ist mit den Fahrrädern? Ja, für die wird es erstmal nicht leichter als vorher. Ein Radweg, der ist in der engen Altstadtgasse nicht geplant und es ist auch noch eine Einbahnstraße. Das hätte laut Radverkehrskonzept der Stadt eigentlich geändert werden müssen, sagt auch Susanne Betz vom Saalfelder Ratschlag. Unser Wunsch wäre gewesen, die Geschwindigkeit auf 20 km/h zu begrenzen, damit der Autofahrer nicht die Not und den Druck des Überholens hätte. Auch das war nicht möglich. Da war auch noch der Wunsch, auf Bordsteinkanten zu verzichten. Das alles wurde aber per Stadtratsentschluss dann anders entschieden. Uwe, was kostet einmal Straße neu machen? Ja, für die Köditzgasse sind insgesamt knapp 2 Millionen Euro eingeplant. 500.000 kosten die neuen Leitungen. Die bezahlen die Stadtwerke und der Rest, der kommt aus der Stadtkasse. Okay, Dankeschön, Uwe. In Saalfeld wird gebaut, die Köditzgasse wird neu gemacht. Die Bilder dazu gibt es heute Abend im Fernsehen, 19 Uhr. Im Thüringen-Journal. Die Buggles. Video killed the radio star. Hier sitze. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Video killed the radio star. sollte nie erwachsen sein. Hab immer mich zu Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein. Und doch hat's man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. Unten auf dem Meeresgrund, wo alles Leben ewig schweigt, kann ich noch meine Träume sehen, die Luft, die aus der Tiefe steigt. Irgendwo tief in mir ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. Ich gleite durch die Dunkelheit und warte auf das Morgenlicht. Dann spiel ich mit dem Sonnenstrahl, der silbern sich im Wasser bricht. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. Ich weiß, es gibt viele Peter Maffay-Fans bei uns im Freistaat und ich hoffe, alle sind happy jetzt nach Nesaya, 17.21 Uhr. MDR Thüringen. Ran am Nachmittag. Es gibt offensichtlich eine neue Lieblingsserie in England und Amerika. It's a Sin heißt die und spielt in den 80ern. Meine Zeit, Ihre vielleicht auch. Elton John sagt, das ist wirklich der Triumph der Kreativität und Menschlichkeit, was man da sieht. Und die Pet Shop Boys, die haben auch Spaß an der ganzen Geschichte, weil nämlich sie die Titelmusik der Serie beigesteuert haben. Und wenn wir die jetzt anspielen, werden sie sagen, ach so, na klar. Hier sind sie, aus dem Jahr 87. It's a Sin. We'll be right back. Thüringen hält zusammen. Dass man Dankeschön sagen kann an Mitarbeiter, an Personen oder Leuten, die anderen Leuten Gutes tun in dieser schwierigen Zeit. Ich finde die Sache ganz toll. Ich finde es richtig, richtig toll, dass der MDR die Möglichkeit geschaffen hat, dich ausfindig zu machen. Danke ist ein kleines Wort, hat aber eine sehr, sehr große Bedeutung, gerade jetzt speziell in diesem Fall. Dankeschön, dadurch haben wir durch Ihren guten Tipp die Chance gehabt, mit dem Vati Weihnachten und Silvester zu feiern. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Sie kennen jemanden, der unsere Aufmerksamkeit, unseren Dank oder ein bisschen Unterstützung braucht? Erzählen Sie es uns auf mdrthüringen.de. Thüringen hält zusammen. Auch 2021 verlangt uns gerade wieder viel ab. In dieser Zeit sind wir alle gefordert. Vergessen wir nicht diejenigen, die für uns da sind, wenn alles wieder normal läuft. Zum Beispiel Ihre Shoppingcenter in Thüringen. Auf hoffentlich ganz bald. Wir kommen gemeinsam durch diese Zeit. MDR Media. Gemeinsam stark. Alexandra, was sagt mein Horoskop? Keine Ahnung, aber ich wünsche dir, dass deine Sterne genauso günstig stehen wie die Edeka-Angebote der Woche. Eisbergsalat, das Stück für 59 Cent. Oder Iglo-Schlemmerfilet, die 380-Gramm-Packung für 1,99 Euro. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Bei der Glücksspirale dreht sich jetzt alles um Ihre ganz persönlichen Extrawünsche. Denn am 6. März gibt es 200 mal 5.000 Euro extra bei der bundesweiten Glücksspirale Sonderauslosung. Mitspielen, damit auch Ihre Extrawünsche in Erfüllung gehen. Chance auf einen der Zusatzgewinne rund 1 zu 6.226. Maximaler Verlust sind der Spieleinsatz und die Bearbeitungsgebühr. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter lotto-thüringen.de. MDR Thüringen. Die Schlagzeilen. Um 17.30 Uhr. Kassenärzte kritisieren Impfstau. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung mahnte die Länder, Impfstoffe gegen Corona nicht unverimpft liegen zu lassen. Bis gestern wurden rund 239.000 Dosen des Herstellers AstraZeneca gespritzt. Es waren aber 1,4 Millionen Dosen geliefert worden. Streit um Corona-Tests. Die von der Thüringer Landesregierung geplanten Tests für das Personal in Kindergärten sind umstritten. Nach Ansicht des Gemeinde- und Städtebundes sind die Beschäftigten rechtlich nicht verpflichtet, sich testen zu lassen. Corona-Tests für zu Hause. Die ersten drei entsprechenden Produkte sind in Deutschland zugelassen worden und sollen in den nächsten Tagen in Geschäften erhältlich sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte im Bundestag, er sehe in den Selbsttests einen weiteren Schritt zu mehr Normalität. MDR Thüringen. Die Nachrichten für Ihre Region. Für Mittel- und Westthüringen mit Ulf Dube. Gotha. Die höheren Schuljahrgänge und die Berufsschüler im Kreis Gotha werden am 1. März nicht in den Präsenzunterricht wechseln. Das Landratsamt geht nicht davon aus, dass der Corona-Inzidenzwert im Kreis bis dahin 7 Tage lang unter 100 bleibt. Sollte das Land bei dieser Vorgabe bleiben, müssten die Schüler ab Klasse 7 und die Berufsschüler weiter Heimunterricht praktizieren. Geisa. Die Rhön ist bei den einbrechenden Touristenzahlen thüringenweit noch am glimpflichsten weggekommen. Laut Statistischem Landesamt sank aber auch dort die Zahl der Gäste um 29%. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr gut 83.000 Besucher gezählt. 2019 waren es noch 117.000. Sömmerda. Die Stadt will am Bahnhof das Umsteigen zwischen Bussen und Bahnen erleichtern. Für erste Planungen am Bahnhofsvorplatz hat die Stadt im Haushalt 15.000 Euro vorgesehen. Es geht um bauliche Änderungen und um die zeitliche Taktung. Hintergrund ist, dass der Landkreis Sömmerda den ÖPNV besser vernetzen will. Gotha. Auf dem Hauptmarkt gehen seit heute die Bauarbeiten weiter, früher als geplant. Sie waren wegen des Wintereinbruchs vor 2 Wochen unterbrochen worden. Ursprünglich sollten die Arbeiten in der ersten Märzwoche fortgesetzt werden. In den nächsten Tagen werden die Gehwege ausgebaut. Das war das Wichtigste aus Ihrer Region. Mehr finden Sie jederzeit in der MDR Thüringen App. So. So, falls Sie die Pflanzen schon auf dem Balkon rausgerückt haben, dann bitte heute Abend nochmal reinnehmen, weil das soll teilweise nochmal in Richtung 0 Grad gehen. Vor allem im Thüringer Wald, ansonsten zwischen 9 und 2 Grad, weil die Nacht klar und trocken ist. Stellenweise wieder Nebel. Morgen früh geht's los mit Nebel. Wenn er weg ist, kommt die Sonne durch. 16 bis 21 Grad. Sie können alles wieder rausräumen. Dann am Freitag kommen auch Wolken dazu. Ein paar Regentropfen sind möglich. Leichter Temperaturrückgang. 2 Minuten nach 6. MDR Thüringen, der Verkehr. Haben wir die A72 Richtung Hof. Zwischen Treuen und Plauen-Ost gibt es stornstockenden Verkehr. 15 Minuten dauert es dort länger. Nochmal die A72 Richtung Hof. Zwischen Pirk und dem Dreieck Hoffranken liegen nach einem Unfall Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Jetzt die Blitzer von Deutschlands erstem Blitzdienst. A4 Richtung Frankfurt zwischen Glauchau West und Merane. B94 in Langenwolschendorf Richtung Zeulenroda. B281 Ortsausgang Saalfeld Richtung Eisfeld. Jena Erlanger Allee stadtauswärts. Weimar Taubacher Straße beide Richtungen. Und zwischen Zellermeles und Benzhausen. 0800 218 1600. Kostenfreie Nummer direkt zu uns ins MDR Thüringen. Verkehrszentrum. Gute Fahrt. MDR Thüringen. RAM am Nachmittag. Ist schon wieder kurz nach 5:30. Wir haben gleich noch eine schöne Geschichte in Sachen Thüringen hält zusammen in diesen Tagen und Wochen von Corona. Das ist auch wichtig. Was genau, erfahren Sie gleich. Vorher der Überhit von Scott McKenzie. Hier ist er. Lass es Liebe sein. Kannst du mir ein Bild beschreiben mit deinen Farben dann? Lass es Liebe sein. Wann du gehst, wieder gehst, Schau mir nochmal ins Gesicht, sag's mir oder sag es nicht. Red ich bitte nochmal um und ich seh's in deinem Blick. Lass es Liebe sein. Lass es Liebe sein. Hast du nur noch einen Tag, nur eine Nacht, dann lass es Liebe sein. Hast du nur noch eine Frage, die ich nie zu fragen wage, dann lass es Liebe sein. Liebe ist alles. MDR Thüringen. Thüringen hält zusammen. In diesen Zeiten von Corona ist es erste Bürgerpflicht, sage ich mal, dass wir zusammenhalten, logischerweise. Und wir gehen da gerne auch mit vorneweg vom MDR. Falls Sie Danke sagen möchten, falls Sie sagen, ich kenne da jemanden, der hängt sich rein in dieser Zeit, und zwar aber so richtig, da müsste man wirklich auch mal einen Satz zu verlieren. Sie können gerne bei uns auf der Internetseite alle Geschichten loswerden, mdrthüringen.de. Desbach hat so einen Kümmerer, den Schneeengel in der Pistenraupe. Er heißt Carsten Kirsch, der sich ansonsten um den Liftbetrieb kümmert. Der hat sich in diesem Winter einfach jeden Morgen in seine Pistenraupe gesetzt, und zwar in den Zeiten, als der Schnee Meter hoch lag, und hat Loipen gespurt. 10 Kilometer auf eigene Kosten. Und was den Desbacher antreibt, das hat MDR Thüringen-Reporter Uwe Kelm herausbekommen. Carsten Kirsch ist ein lebensfroher Mann, Anfang 60. Das Alter sieht man ihm nicht an. Er ist in Desbach aufgewachsen und kümmert sich seit 10 Jahren um den Skilift. Der musste aber wegen Corona zubleiben. Dann habe ich gesagt, Mensch, da brauchen wir doch wenigstens was, wo die Leute sich ein bisschen verteilen. Ne? Die wollen doch raus, die müssen doch was tun für ihre Psyche und so weiter. Ne? Und da habe ich dann angefangen und habe auf meinen eigenen Kopf halt hier Loipen gezogen. Also ist Carsten Kirsch jeden Morgen raus in seine Pistenraupe, Baujahr 86, und hat bis Oberweißbach Loipen gespurt, auch bei minus 20 Grad. Die Rehe und Hirsche, die kommen ja auch raus bis hoch zu mir ins Haus oder auf die Wiesen. Ne? Und die suchen dann, haben nichts mehr zu fressen. Na, da habe ich schon mal ein paar Kartoffelschollen und so mitgenommen, wenn ich im Wald gefahren bin. Da habe ich dann was hingelegt. Nach 8 Uhr war dann der Schnee in den Loipen wieder schön fest für die Langläufer. Dafür gab es auch viel Lob, nur kein Geld, denn die Gemeinde, die hat keinen Cent übrig. Oder es gibt vielleicht irgendeine andere Institution, oder man macht das mal mit so einer Kasse des Vertrauens. Die Leute wollten wirklich, die wären bereit, also so Langläufer sagen, komm Mensch, wir geben mal den 5 Euro oder so, ne? Wäre denn nicht zu viel. Ne? Aber ums Geld geht's Carsten Kirsch nicht. Er lebt für die gute Laune, Unterhaltung und das Miteinander. Er ist Entertainer. Urlaub. ist die schönste Zeit. Ich kauf mir einen Kasten Bier, mach mich im Garten breit. Als Sänger und Alleinunterhalter kennt ihn die ganze Region von den Stadtfesten und Feiern. Aber auch hier ist wegen Corona komplett tote Hose. Total. Also das war ja schon 2020 und total alles voll. Carsten Kirsch fehlt der Umgang mit den Menschen, mit seinem Publikum. Und trotzdem, für TikTok macht er kleine Videos. Ja, da bin ich in dieser Zeit jetzt reingestoßen worden. Da hat mich eine Freundin drauf gebracht. Unterkriegen lässt sich Carsten Kirsch eben nicht. Das ist ja eine Sensation. Herr Kirsch und TikTok, fantastisch. Also, falls Sie auch jemanden kennen, ja, wer Aufmerksamkeit verdient hat, wer den Dank verdient hat oder vielleicht auch unsere Unterstützung, dann bitte rein ins Internet, paar Klicks auf mdrthüringen.de und dann sind Sie richtig bei Thüringen hält zusammen. Und extra für den Carsten in Desbach. Die Bee Gees, Stayin' Alive. Schönen Feierabend. Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. My traveling companion is 9 years old. He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Sockets, I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa. So this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, in Graceland. I'm going to Graceland. And I may be obliged to defend every love, every ending. Or maybe there's no obligations now. Maybe I'm a reason to believe we all will be received in Graceland. Schöner Song, kurz vor sechs, Paul Simon's Graceland. 6:10 haben wir es ganz genau. Ich wünsche Ihnen jetzt einen zauberhaften Abend. Gleich kommt der Kollege Andreas Menzel mit dem Fazit vom Tag. Und wir sagen Tschüss mit Elvis. Kiss me quick. Gute Idee. Bis morgen. Kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. Cause tomorrow's can be so. Because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so, love you so, love you so. Oh, let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying. It'll never stop. Kiss me quick. I just can't stand this waiting.